Du könntest hier dein ganzes Leben bleiben. Satoru, der gerade erst die Grundschule beendet hat, nimmt sich diesen Werbespruch über den Apartmentkomplex, genannt Danchi, in dem er lebt, zu Herzen. Immerhin ist hier um einen gesorgt. Es gibt einen Sportplatz, Geschäfte, Arbeit und alles, was man braucht zum Leben. Vielen anderen reicht es nicht. Und so zieht ein Freund und eine Jugendliebe nach der anderen im Laufe der nächsten 17 Jahre weg. Genug Zeit, um herauszufinden, dass hinter Satorus Wunsch, für immer dort zu bleiben, mehr steckt als süße Nostalgie. So die Handlung von See You Tomorrow Everyone von Yoshihiro Nakamura aus dem Jahr 2013. Was es mit den sogenannten Danchis auf sich hat und wie es aussieht, wenn Japaner nostalgisch werden, darum geht es heute in Kino Chiba. Herzlich willkommen zur dritten Folge Kino Chiba. Ich bin Memo und knapp 800 Kilometer weiter von mir weg sitzt Max. Hallo Max. Hallo. Und bevor wir mit dem heutigen Film anfangen, habe ich eine gute Neuigkeit, denn den Film, den wir heute besprechen, See You Tomorrow Everyone, ist so schön, dass wir ihn nämlich verlosen. Dazu müsst ihr nichts anderes machen, als auf unserer Homepage kinochiwa.de in den Kommentarbereich zu dem Film zu schreiben: Ich liebe japanisches Kino, weil... und diesen Satz zu vervollständigen. Ihr habt Zeit bis zum 5. Juli 2015. Wir werden die schönste Antwort aussuchen und werden uns dann freuen, eben einen Gewinner oder eine Gewinnerin in einem der nächsten Podcasts verkünden zu können. Also macht mit, haltet euch möglichst kurz, keine langen Aufsätze oder Essays bitte schreiben, sondern wirklich nur diesen einen Satz: Ich liebe japanisches Kino, weil... und den Rest vervollständigen. Wir freuen uns auf euch. Ja, See You Tomorrow Everyone, ein Film, der damals bei mir auf der Top 10 2013 war, das glaube ich, des Celluloid-Podcasts auf Platz 1 gelandet ist, womit ich anfangs nicht gerechnet hatte, denn als ich zum ersten Mal den Trailer gesehen habe, dachte ich, okay, jetzt kommt der so ein richtiger japanischer Sundance-Coming-of-Age-Trash-Shit, den man schon irgendwie zuhauf gesehen hat, und endlich hat eben auch Japan diesen Film. Was passiert ist dann, nachdem ich ihn gesehen hatte, war, dass ich zu Hause auf der Couch saß und Rotz und Wasser geheult habe. Wie ging es dir mit dem Film, Max? Ja, bei mir war das nicht so viel anders. Ich habe allerdings noch die Tränen in letzter Sekunde unterdrücken können. Aber du hast gekämpft, ja. Ich habe gekämpft. Aber ich gebe dir da recht, auf den ersten Blick wirkt dieser Film wie die 50. Ausgabe der Retro-Coming-of-Age-Welle, die da in Europa und Amerika über uns her geschossen ist. Und das hat mich mal am Anfang etwas abgeturnt. Allerdings muss ich sagen, dass ich ein Fan von diesem Regisseur war, der nämlich Yoshihiro Nakamura heißt, und mich letzten Endes auch dazu durchgerungen habe, dem Film eine Chance zu geben. Und die Chance hat auf jeden Fall verdient gehabt. Der Film hat ja ein sehr spezifisches Setting, das man ja auch hier in Deutschland in ähnlicher Form eben durch Plattenbauten kennt oder etwas aufwendigere Wohnkomplexe. Ich habe aber jetzt so ein bisschen gehört auch, dass diese sogenannten Danchis ein sehr japanisches Phänomen sind. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, also diese Danchis, wie du gesagt hast, das ist auf den ersten Blick natürlich schon der klassische Sozialbau, die Projects, wie man in Amerika sagt. Allerdings sind die Danchi für diese Nachkriegsgeneration in Japan schon etwas mehr, denn man muss bedenken, nach dem Krieg und dem Beginn dieses Wirtschaftswunders Japans im 20. Jahrhundert entsteht auf einmal ein gigantischer Mittelstand, und der muss irgendwo untergebracht werden, und folglich beginnt dann die japanische Regierung nach sowjetischem Vorbild sogar diese Danchis aus dem Boden zu stampfen. Und die sind eigentlich nichts weiter als ja sehr minimalistisch gebaute Apartmentkomplexe, wo jeder halt dasselbe bekommt wie der Nachbar. Und das hat irgendwo einen Nerv getroffen in der japanischen Gesellschaft. Und das ging so weit, dass ich habe jetzt einige solche Anekdoten gelesen, dass ein wirklicher Neid entstanden ist auf die Leute, die so eine Danchi-Wohnung bekommen haben, sogar von Leuten, die in einem Einfamilienhaus gesessen sind, weil das eben so etwas Fortschrittliches war. Und wie du auch vorher erwähnt hast, und das ist auch elementar für unseren Protagonisten in diesem Film, im Danchi hast du alles, was du brauchst. Das ist das Arbeiterparadies. Und Es gibt eine Theorie eines bekannten japanischen Soziologen, der meint, dass dieser Danji-Bauboom nicht unwesentlich dazu beigetragen hat, dass Japan oder die japanische Gesellschaft eben zu dieser Schäfchen dieser konformistischen Gesellschaft geworden ist, für die sie ja vor allem hier im Westen oft belächelt wird. Hm. Ja, es ist sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst, wenn man mir passiert so oft, wenn ich auf Partys bin und irgendwie so ein bisschen durchscheinen lasse, dass ich mich für Japan und die Kultur des Landes interessiere, gibt es immer irgendjemanden, der sagt, Japan ist das einzige Land, in dem Sozialismus funktioniert hat. Wenn man den Film sieht, dann könnte man das glauben, erstmal, weil dieses Konzept scheint ja aufzugehen. Ja? Die Menschen, die dort leben, sind nicht unglücklich. Sie haben ja auch alles. Sie haben nicht mehr als die anderen, aber sie haben genug eben, um ein freundliches, friedliches Leben zu leben. Und ich finde, dieses, selbst wenn es so ein japanisches Konzept ist, finde ich, dass es uns gar nicht so fremd ist. Ja? Das haben ja Filme sehr oft an sich. Ja? Umso kulturell spezifischer sie sind, desto mehr können wir in ihnen selbst erkennen. Wahrscheinlich, weil wir sehr viele geschichtliche Codes nicht verstehen und die ganze Essenz eben dann für uns so abbekommen. Ich kenne... Ja, dieses Danji-Ding, mich erinnert das so ein bisschen an Freunde, die, ich bin in einem sehr kleinen Ort aufgewachsen, an Freunde, die eben nach dem Abi dann in diesem Ort geblieben sind und die wurden alle so ein bisschen belächelt damals als, ich will nicht sagen, als Versager, ja, die Angst vor der Welt haben, die es sich gemütlich gemacht haben bei ihren Eltern, im schlimmsten Fall das Haus neben ihren Eltern kaufen oder die Wohnung und beziehen. Und der Film hat mich aber versöhnlich gemacht mit diesen Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ob das bei dir so einen ähnlichen Effekt hatte, aber irgendwie dachte ich mir so nach dem Film, ich kann das schon verstehen irgendwie, ja. Es ist ja alles da, ja, was braucht es noch mehr im Leben? Ich bin halt ein Stadtkind, das heißt, hier nimmst du das nicht so wahr, allerdings ist Wien auch, wir haben hier halt den sogenannten Gemeindebau und da habe ich auch mal gehört, dass dieses Konzept des Wiener Gemeindebaus, der wie eine Festung aufgebaut ist und der auch eine wesentliche Rolle gespielt hat im Bürgerkrieg, der hat das sogar nach Amerika geschafft, ja, als Konzept, ja. Und du hast schon recht, also diese Feldsiedlungen, also hier gibt es eine riesige Siedlung, die Großfeldsiedlung, und da hast du auch alles. Ja. Die Leute haben da sogar Swimmingpools am Dach und so weiter. Und das ist schon sehr interessant, wenn du da aufwächst in so einer Familie, die dort wohnt, dass du da nicht mehr raus möchtest. Und man sieht anhand von See You Tomorrow, Everyone, dass du daraus auch eine ziemlich vielschichtige Geschichte spinnen kannst. Denn da ist natürlich mehr als nur dieses Geborgenheitsgefühl, da ist nämlich diese Angst vor der Welt draußen und die zeichnet unseren Charakter hier. Genau, unser Charakter leidet eben unter dieser Angst, eben rauszugehen, was aber auch zu Anfang des Films noch nicht klar ist. Ja, erklärt sich ja erst später, aber gerade anfangs kommt, es muss dazu gesagt werden, die Spielhandlung setzt ein, als der Protagonist, glaube ich, namens Satoru 12 Jahre alt ist, der aber trotzdem immer über die Jahre hinweg immer vom gleichen Darsteller verkörpert wird, von Gaku Hamada, den man auch aus anderen Filmen des Regisseurs kennt, und der sich aber körperlich eben nicht groß verändert. Und diese Figur ist unglaublich faszinierend, weil sie komplett anders inszeniert ist, als wir es aus vielen anderen amerikanischen Filmen kennen würden, hätte dieser Film in den USA stattgefunden. Ja. Also die Figur ist nicht klischeegeladen, er wird nicht gemobbt, er hat keine Probleme, an Frauen zu kommen, aber er wirkt trotzdem unglaublich entrückt und gerade am Anfang denkt man so ein bisschen, er wäre behindert. Es klingt merkwürdig, aber er wirkt wie von einem anderen Stern. Das Einzige, was ihn, glaube ich, rettet, ist, dass er so gutherzig ist. Ja? Er sieht in sich so eine Art, ja, wie soll man es nennen, so eine Art Beschützer auch von diesem Danji. Ja? Er ist die gute Seele des Danjis, kann man sagen. Genau, ja? Die gute Seele, das Herz, ja. Und entscheidet sich eben zu Beginn des Films, nicht nach der Grundschule eine weiterführende Schule zu besuchen, sondern eben nach diesen 6 Klassen Grundschule eben ja sich einer täglichen Routine herzugeben und kleine Aufgaben in diesem Danji. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, also das ist vor allem diese, wie uns dieser Charakter vorgestellt wird, das ist das, was mir fast am besten gefallen hat an dem Film. Denn der Film läuft allein durch die Beschaffenheit seiner Geschichte sehr oft Gefahr, in so ein tränenprovozierendes Melodram mit moralischer Leere abzudriften. Aber das passiert nicht, denn obwohl Satoru dieser schrullige Kerl ist, und der Film hätte auch eine reine Komödie über so eine mangahafte Figur werden können. Mhm. Aber obwohl er das ist er eben kein Opfer, wie du gesagt hast. Und das wird relativ bald im Film am Anfang schon manifestiert, wo er von einer Gruppe von sogenannten Yankees, Yankee ist der japanische Begriff für jugendliche Straftäter, ja, so Gangmitglieder, ja. Also so eine Gruppe von Yankees tritt an ihn heran und nötigt ihn da an einer Schlägerei teilzunehmen gegen Kinder aus einem anderen Wohnblock. Und ohne zu zögern ist er dabei, weil es ist ja sein Danji und da muss man gerade stehen und das verteidigen. Da kennt er nichts und er kassiert zwar ordentlich, aber er schlägt sich im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht so schlecht. Das heißt, er ist nicht dieses klassische Opfer. Ja? Er ist am Anfang nicht, man kann ihn nicht genau einordnen, aber wir erfahren dann doch anhand gewisser Momente, dass etwas nicht stimmt. Und dazu gehört zum Beispiel eines seiner Hauptrituale, dass er jeden Abend mit einer Namensliste durch die endlosen Reihen von Eingangstüren durchgeht und immer irgendwie kurz einen Blick in das Fenster reinwirft, ob da Licht brennt und ob alle sicher wieder zu Hause angekommen sind. Und das hat irgendwie etwas Rührendes, ja, das ist irgendwie witzig, man nimmt ihm das nicht übel. Aber es kommt dann ein Moment, wo er dann in diesen Schlitz reinblickt, wo die Post reingeworfen wird. Ja, genau, er sieht, dass der Postschlitz voll mit Zeitungen ist, ja. Genau, schon länger nicht da wohnt eine ältere Dame, genau. Und genau. Der macht sich Sorgen und aus einer unschuldigen Motivation heraus wagt er ihm einen Blick da hinein und dann sitzt diese alte Dame da und es ist eh nichts los und ihr geht's gut. Und das hat aber eine Konsequenz. Also solche Dinge sind in Japan, das geht gar nicht. Da kommt dann sofort die Polizei und du kriegst einen auf den Deckel. und folglich darf er das dann auch nicht mehr machen. Das wird ihm ganz klar gesagt und er akzeptiert das. Aber wir merken dann in ein paar Szenen später, dass er es machen muss, aus einem Zwang heraus. Ja? Ja. Und da ist so der erste Moment, wo du so merkst, ja, okay, da ist etwas, ja, das ist nicht ganz normal. Mhm. Und die zweite Szene, wo das noch mehr zum Ausdruck kommt, wo das auch irgendwie angedeutet wird, ist ein Klassentreffen, bei dem sich dieser Jahrgang von Satoru im Danji, da gibt's halt so ein Bürgerzentrum oder so, versammelt zum Trinken und alle kommen und wir sehen einen kurzen Dialog zwischen zwei anderen Gästen, in dem der eine zum anderen sagt, ja, wieso treffen wir uns hier denn im Danji, das ist doch lächerlich, da gibt's auch zig andere Lokale und die cooler sind und so. Und der andere Gast deutet irgendwie nur kurz auf Satoru und sagt so, ja, weißt ja, der Satoru ist auch gekommen und so, müssen wir Rücksicht nehmen. Und der andere Gast sagt, ah, okay, alles klar. Ja. Ja. Ja, und das sind diese Momente, wo das so ein bisschen durchschimmert, dass da etwas nicht ganz in Ordnung ist. Ja, und diese Szene wird eben auch getragen von einer sehr, sehr lieblichen, fast schon kindlichen Musik, die umso mehr diese Nostalgie stützt. Leider gibt es keinen Soundtrack zu diesem Film, der übrigens komponiert wurde vom selben Komponisten, der auch Gonin vertont hat. Kleine Randinfo für Kino-Chiwa-Hörer. Aber wir haben uns entschieden, einfach mal die Szene abzuspielen, weil ich denke, da kommt sehr, sehr schön die Stimmung rüber, in der wir uns in der ersten Hälfte des Films bewegen. すごい。あの先生、いい先生だ。もう一回、もっともっと。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ。バカ Ja, es ist auch wichtig zu sagen, dass natürlich nach und nach alle Freunde wegziehen. Ja, also, genau, also ja. Der Film eröffnet der Counter, ja mit dem Grundschuljahrgang, ich glaube 1989, ja. Der gerade seinen Abschluss gemacht hat. Und wir werden im Laufe des Films immer wieder durch Texttafeln informiert, dass Leute wegziehen. Und ich glaube, die Spielhandlung umfasst, glaube ich, wie viel? 16 Jahre? 16, 18 Jahre? Oder 16, irgendwie? 17 Jahre sowas. Genau. Und über 100 Leute ziehen weg. Also da ist so ein richtiger Counter mit der Anzahl der Leute, die noch da sind und wie viele jetzt in diesem Jahr weggezogen. Aber dadurch, ich meine, dadurch, dass natürlich dieser Satoru vom immer selben Darsteller verkörpert wird, ja, wird halt dieser Punkt auch klar, dass er unfähig ist, sich zu verändern. Ja? Du hast im Grunde die Routinen, die er mit 12 Jahren macht, die wird er mit 26 genauso machen. Und er scheint auch irgendwie resistent zu sein, zu lernen aus seinen Fehlern. Es gibt dann irgendwann, befreundet er sich so auf eine merkwürdig sexuelle Art und Weise mit seiner Nachbarin, die auch sozusagen in seine Grundschule gegangen ist. Und es kommt dann zu einer Art Petting-Liebesszene zwischen den beiden, in der er ganz unbeholfen agiert. Also sie küssen sich und er fragt sie, ist es das erste Mal, dass du einen Jungen geküsst hast? Und sie sagt, frag das deine zukünftige Freundin besser nicht, ja, es könnte komisch ankommen. Dann gibt es eine Pause und er greift ihr unvermittelt an die Brust. Ein paar Jahre später lernt er ein neues Mädchen kennen und begeht genau den gleichen Fehler nochmal. Ja, genau dieselbe Frage, genau derselbe Brustgrabscher. Und wenn ich Fantasy-Fan wäre, würde ich sagen, wir haben es hier mit einer Figur zu tun, die in einer Art Zeitkristall gefangen ist. Ja, also okay, der zwar fähig ist, ja, seinen Körper zu trainieren und Muskeln aufzubauen, der aber in einer Art permanenten kindlichen Status bleibt, aus dem er nicht entkommen kann. Ich habe es auch so ein bisschen empfunden, der Film fängt eigentlich auch so ein bisschen wie so ein Wes Anderson-Film an. Ja, diese schrullige Figur, schrullige Setting, sehr warme, auch stilisierte Bilder, sehr viele nostalgische Requisiten im Bild und auch die Möbel. Das ist alles schon sehr, sehr ungewöhnlich. Eine Figur, Wes Anderson-Figur, die aber im Laufe des Films immer mehr und mehr an das richtige Leben gerät. Und das schlägt sich natürlich auch in seiner Umwelt nieder, weil sehr viele dieser Menschen, mit denen er dort zusammenlebt, da gibt es so ein ganzes kleines Bouquet, sind am Anfang des Films recht supportive und unterstützen ihn auch dabei und empfinden ihn auch als Sympathieträger. Aber nach und nach gibt es dort eben auch Veränderungen, die an Satoru vorüberziehen, ja, also die ihn im Grunde im Lebenslauf überholen. Und ich hatte jetzt schon ein bisschen die Nachbarin und die Freundin angesprochen, aber es gibt noch eine andere Kernfigur, die sehr interessant ist, über die kannst du was sagen, Max. Ja, genau, also das wäre dieser Konditor, bei dem Satoru dann in die Lehre geht. Ich muss dazu kurz sagen, diese Lehre als Konditor, das ist für Satoru ein ganz klarer Punkt in seiner Lebensplanung, denn nachdem er da aus der Grundschule raus ist, entscheidet er sich ja dazu, das Dungeon nicht zu verlassen. Und es ist also für ihn klar, dass er jetzt die Unterstufe nicht besuchen wird. Er wird sich zu Hause alles Notwendige beibringen, wie Lesen, Schreiben, alles, was man halt so braucht im Alltag. Und dann ist klar, sobald er rechtlich eine Lehre beginnen darf, wird er da runtergehen zu dem Konditor, den er schon sein Leben lang kennt, und der wird ihn aufnehmen und das wird alles wunderbar. Und das macht er dann auch. Und der Konditor ist ein sehr überzeichneter Charakter, ein schrulliger alter Mann. Der lehnt am Anfang mal ab und Satoru fällt in typisch japanischer Manier auf die Knie und fleht den Konditor an, ihn doch aufzunehmen. Und ich muss dazu sagen, das kommt natürlich jetzt, wenn man den Film mit Untertiteln schaut, nicht hinüber, aber Satoru spricht natürlich auch ein Japanisch, das nicht seinem Alter gerecht ist. Ja, vor allem in der Art, wie er mit Älteren spricht. Ja, also im Japanischen gibt es gewisse Unterschiede, je nachdem, mit wem du gerade sprichst und was für eine Beziehung du zu dieser Person hast. Und es gibt dann eine ziemlich gute, ganz kurze Schlüsseleinstellung, in dem der Konditor sagt, okay, also gut, du fängst jetzt bei mir an, ja, und dann hört plötzlich die Musik auf, die Hintergrundmusik, da ist diese, ich glaube, das heißt Musik oder wie das heißt, diese Kaufhausmusik, ja. Die hört dann auf und es ist ganz still und du hast nur ein Close-up von diesem Konditor, von seinem Gesicht, und der sagt dann, aber jetzt redest du in der Höflichkeitsform, also Keigo, ja, Keigo ist die japanische Höflichkeitsform. Und Und da ist irgendwie klar, okay, jetzt ist ein großes Kapitel zu Ende. Jetzt ist Schluss mit Kindheit und jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ja. Ja. Also das ist eine recht nette Analogie zu dem, was du es gerade angeschnitten hast, dass er eben doch immer wieder von der Realität dann eingeholt wird und dann ist Schluss mit diesem Charakterleben da. Und das ist dann so ein bisschen das Konzept des Ganzen. Ja. Also der Film fängt an mit schöner Nostalgie, schöne Welt. Ja. Dann merkt man, okay, diese Realität, in der er lebt, die fängt an, sich zu wehren. Es kommt zu Komplikationen. Und es kommt dann irgendwann zum totalen Zusammenbruch des Ganzen. Also diese Freunde gehen, er hat dann noch einen schwulen Freund, der dann irgendwann in der Klapsmühle landet, um Elektroschocks unterzogen zu werden, einer Elektroschocktherapie. Und dieser Danchi verfällt, ja. Also der Jahrgang hat sich aufgelöst, Satoru ist so der Letzte, der übrig geblieben ist. Und immer mehr und mehr Flüchtlinge sind eingezogen. Die meisten Läden haben geschlossen. Der Konditor ist irgendwie, es ist unklar, was mit ihm passiert, ob er stirbt, ob er sich verabschiedet. Er hat auf jeden Fall irgendwann Satoru seinen Laden überschrieben, weil er merkt, dass er krank geworden ist und viele Dinge vergisst. Die Freundin ist abgehauen, ja. Die Freundin hat sich gesehnt nach der Außenwelt, mit der er verlobt war. Die Nachbarin, mit der er seine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht hat, ist auch verschwunden. So. Und Satoru ist der alleinige Beschützling von diesem Haus. Aber auf wen passt er eigentlich auf? Und dann fängt ein im Grunde komplett neuer Plot an, der sich um ein, ich glaube, iranisches oder brasilianisches, brasilianisches Mädchen dreht, die unter den Fittichen ihres japanischen Stiefvaters steht. Was ich ein bisschen ungewöhnlich fand, so spät irgendwie nochmal eine neue Geschichte zu beginnen, aber es dient dann auch letztlich der Katharsis von Satoru, weil Satoru, das muss dazu gesagt werden, war den ganzen Film über ein riesiger Fan von Masoyama, einem legendären Karatelehrer, nach dessen, wie nennt man das, Lernprogramm, er seinen Körper gestählt hat und seine Martial-Arts-Skills geschärft. Ich glaube, Max, du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, du hast dich ein bisschen näher auseinandergesetzt mit Masoyama. Vielleicht kannst du dazu was sagen, wie wichtig diese Lichtgestalt des Martial-Arts in der japanischen Kultur überhaupt ist. Ja, also Masutatsu Oyama heißt er übrigens. Ich glaube, Masuyama ist der Spitzname. Ich glaube, es ist im Film ist der Name ein bisschen abgeändert. Ja. Auf jeden Fall ist dieser Oyama der Begründer der sogenannten Kyokushin-Karate-Schule. Und ich kenne mich jetzt nicht so genau aus mit Martial Arts, aber das gilt meiner Einschätzung nach als eine der härtesten Karate-Formen, aus der auch einige moderne Kampfsportarten hervorgegangen sind. Und das ist diese Obsession mit seinem Idol Oyama, das ist etwas, was sich seit seiner Kindheit durch den ganzen Film zieht, denn Satoru trainiert täglich diese Techniken von seinem Sensei. Und das ultimative Ziel ist da auf den Zeigefingern Liegestützen zu können. Und ich habe jetzt vorher auch so den Leitspruch gelesen von dieser Masutatsu Oyama Schule, der da irgendwie lautet, nach 1000 Tagen bist du erst ein Anfänger und nach 10.000 bist du dann ein Meister oder so, ja. Und das würde irgendwie auch erklären, dass Satoru da so lange aushält, ja. Als erwachsener Mann da in dieser Wohnanlage und alle Freunde ziehen weg. Und er macht trotzdem seine tägliche Agenda durch mit seinem Training und seinem Lernen und so weiter. Und er vergöttert diesen Karate-Meister, der übrigens, das werde ich glaube ich nachher sogar auf unsere Seite stellen müssen, der übrigens der einzige Mann auf der Welt ist, der einen ausgewachsenen Stier mit bloßen Händen niederringen konnte, um dem Tier dann mit der Handkante ein Horn abzuschlagen. Ja, man sieht ja auch, man sieht ja auch die das sieht man immer Filmaufnahmen in Ausschnitten. Ja. Was mich immer noch zum Lachen bringt, das ist so absurd. Ja. Ich meine, überleg mal, wie viele Tierschützer du am Hals hättest, ja, wenn du um deine Kampfkunst und das zu demonstrieren ein Stier niederringen würdest. Ja. Das Leben von, oder zumindest dieser legendäre Kampf zwischen ihm und dem Stier ist übrigens auch filmisch verewigt worden mit Sunny Chiba in der Karate Bullfighter. Ja. Ja, also auch nicht schlecht. Danach gab es sogar noch den Karate Bearfighter, aber ich glaube, das ist eher Bullshit gewesen. Der war nicht gut, aber ich fand den Sunny Chiba Stierfilm fand ich gut. Der ist auch ein echter Stier, glaube ich. Im Film. Ja, ja, Ja, ist echt. Und in Bearfighter war es, glaube ich, so ein verkleideter Mann im Bärkostüm. Ja. Aber es ist halt sehr, sehr schön erzählt, wie dieses Element, das sich durch den ganzen Film zieht, dann am Ende aufgelöst wird, als er dann den japanischen Stiefvater dieses Flüchtlingsmädchens eben schafft, anhand dieser Skills, die er gelernt hat, selbst gelernt, niederzuringen. Und das ist auch super schön montiert, ja, dass wir im Grunde jedes Mal, wenn er einen Move macht, einen Parallelschnitt sehen zu der Szene aus dem Demonstrationsvideo von Oyama. Und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß zu schauen und ist auch ein sehr schönes Payoff, ja, wie man es dann schafft, auf das Ganze Fall. Dann am Ende einzulösen. Weil letzten Endes hat es sich gelohnt, nicht? Das ist alles hinweg und stell dir vor, Satoru wäre nicht dort geblieben, wer hätte diesem Mädchen geholfen? Ja? Also er ist der Einzige, der also er wird dann gebraucht, tatsächlich. Ja. Ja? Und dieses ganze Training hat sich gelohnt und dass er so ein gutes Herz hat und er gleich erkannt hat, diesem kleinen Mädchen geht es nicht gut. Und ja, das war auf jeden Fall schön. Ja, das hätte auch leicht schief gehen können, weil eben diese unübliche Art, noch spät im Film, im letzten Drittel, einen komplett neuen Plot anzufangen, das ist halt sehr riskant. Ja. Aber ja, schön, auf jeden Fall. Aber es ist auch sehr, sehr schön erzählt, wie die Ausländer in dem Film rüberkommen. Ich kenne es aus sehr vielen anderen japanischen Filmen, wo gerade amerikanische oder britische Darsteller so unglaublich schlecht besetzt sind. Und die beiden Flüchtlingsmädchen oder Einwanderermädchen, um die es hier geht, kommen sehr natürlich rüber und schaffen es wirklich, sich auch gut einzufügen. Also das fand ich sehr löblich. Ist überhaupt auch die Figur des Mädchens. Ja, das ist so ein sehr, ganz komisch, das ist so ein sehr burschikoses Mädchen, das Fußball spielt und irgendwie nur so Latzhosen trägt. Ja. Und sie spricht auch, das wieder im Japanischen verwendet sie ein, wenn du ich sagst, ja, im Japanischen kannst du, gibt es 5, 6 verschiedene Varianten, wie du ich sagen kannst, je nachdem, was du bist. Bist du ein Mädchen, bist du ein Junge, bist du ein älterer Typ, was auch immer. Ja. Und sie redet aber wie so ein jugendlicher Junge. Ja. Das heißt, das ist auch ganz komisch, dass es erfüllt eigentlich keinen Zweck in dem Setting, aber ja, es macht irgendwie das Ganze noch organischer. Und auf jeden Fall ist das ein sehr seltener Fall von einem japanischen Film, wo das eben auch behandelt wird auf eine sehr realistische Art und Weise, denn diese Brasilianer sind das wissen auch viele Leute im Westen nicht, eine der größten Minoritäten in Japan. Und das hat einen historischen Hintergrund, nämlich dass nach der Meiji-Restauration in Japan im Ende des 18. Jahrhunderts und das Auflösen dieses feudalen Japans, ja, ist natürlich auch ein neues Wirtschaftssystem in Kraft getreten und da fallen mal in der Regel die Großteil der Bevölkerung durch den Rost. Und so haben sich sehr viele Japaner nach Brasilien aufgemacht, um dort Bauern zu werden. Ah, okay. Und irgendwann sind die auch zurückgekommen. Das ist ein bisschen vergleichbar mit den Deutschlandrussen, ja, weil da haben viele aufgrund ihrer Ahnen einen Anspruch auf eine Staatsbürgerschaft oder ein Visum zumindest. Und das ging am Anfang ganz gut, so wie die Mutter des Mädchens in dem Film, die arbeiten die dann alle in diesen Fabriken, ja, am Land. Und das ging auch eine Zeit lang gut, aber ist letzten Endes in einem totalen Desaster geendet, weil die japanische Regierung vor wenigen Jahren ein Programm ins Leben gerufen hat, bei dem du Geld dafür bekommst, dass du dich wieder nach Brasilien zurückverpisst. Ja? Also das ist eine ziemliche Katastrophe und das wird irgendwie sehr, sehr ehrlich und unbeschönt in dem Film dargestellt. Ja, also, ja, und natürlich auch frei von allen Vorbehalten und Ressentiments, die man, also ich zumindest, erwarten würde bei sehr vielen Japanern, die dort leben. Also man hat immer das Gefühl, gerade wenn man eine japanische Tageszeitung liest, dass es ein doch recht großes Problem gibt zwischen den Einheimischen und eben den Einwanderern, dass da nicht gerade viele Sympathien herrschen. Ich bin da jetzt nicht so bewandert, aber ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Wir haben es ja auch, als wir uns in Japan damals getroffen haben, hast du mir auch so ein bisschen das türkische Mini-Viertel da gezeigt oder natürlich die ganzen Afrikaner, die uns dann angesprochen haben mit Parlez-vous français, wenn du dich erinnerst. Wo du dann diesen Ex-Move gemacht hast. Oder die Arme überkreuzen, das heißt in Japan, nein, danke. Sehr hilfreich. Aber Was mir noch einfällt, worüber wir nochmal sprechen sollten, dieses ganze Thema Nostalgie finde ich wahnsinnig interessant. Und wenn man den Film sieht, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, der Film ist zweigeteilt. Es gibt nämlich exakt in der Mitte des Films, wird ein Grund geliefert, warum Satoru Angst hat, diesen Komplex zu verlassen, dieses Danchi. Ich will jetzt nicht drauf näher eingehen, weil es gibt Leute, die werden eben ungern gespoilert. Und das hat ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, bringt es mit sich, also eine Spannung. Aber die erste Hälfte des Films, die lullt einen wirklich ein. Ja, also ich finde, ich konnte als Zuschauer verstehen, okay, ich verstehe, warum dieser junge Mensch dort bleiben will, warum er nicht raus will. Einfach weil mir auch diese Welt sehr, sehr gut gefallen hat. In der Mitte des Films, in etwa 5 Minuten abgehandelt, wird der Grund geliefert. Es handelt sich um ein Trauma, muss man, wie gesagt, nicht näher drauf eingehen. Und in der zweiten Hälfte, ja, landen wir in so einer Art Dekonstruktion von dieser Nostalgie. Und ich finde aber, der Film bleibt sehr ambivalent in seinem Verhältnis zur Nostalgie, weil in der ersten Hälfte liefert er mir den Grund dafür und in der zweiten Hälfte nimmt er ihn mir. Aber das macht ja die erste Hälfte nicht ungültig. Und ich habe so ein bisschen die Frage an dich, ob es auch so eine Art Trend zu Nostalgie im zeitgenössischen japanischen Kino überhaupt gibt. Dieser Nostalgie-Trend war auf jeden Fall einer der Megatrends in den Medien in Japan in den letzten Jahren, weil es kam ein Film raus, ich weiß nicht, ob das nicht sogar auf einer Fernsehserie basiert hat, aber der heißt Always Sunset on Third Street. Ja, und das ist meiner Meinung nach nicht sehr sehenswerter Kitsch, in dem es um dieses Nachkriegs-Japan geht, in dem da alles aufgebaut wird und es geht ständig was weiter und die Menschen sind liebenswert und es geht in diesem Film auch um eine bestimmte Nachbarschaft in Japan, in Tokio. Und das hat irgendwie, der hat extrem eingeschlagen in Japan. Und natürlich infolgedessen kam dann immer mehr von diesem Nostalgiezeug auf den Markt. Aber ich muss schon sagen, wenn du mit Japanern so sprichst, ja, und auch älter, vor allem ein bisschen älteren Japanern, die haben halt die sehnen diese Zeit von damals wieder herbei. Und das ist vor allem diese Showa-Zeit heißt die. Ja, das ist, man muss dazu wissen, Japan hat ein bisschen eine in der Geschichtsrechnung, ja, also nicht direkt ein Kalender, aber du hast solche Zeitalter in Japan. Ja, also wir leben jetzt im Heisei-Zeitalter und bis 1989 war eben diese Showa-Zeit. Ja, und das ist, glaube ich, immer definiert durch den amtierenden Kaiser, der Name. Und diese Showa-Zeit, da ist halt alles passiert, was in Japan irgendwie, im modernen Japan relevant war. Da war der Weltkrieg, da war das Wirtschaftswunder und da war auch die Bubble-Economy, von der wir die letzten beiden Male gesprochen haben. Und diese Zeit, ich glaube sogar Showa heißt irgendwie übersetzt sowas wie das Zeitalter des erleuchteten Friedens oder so. Und also um es kurz zu fassen, in der Showa-Zeit war alles gut, früher war alles besser. Ja? Das kennen wir von hier auch, von unseren Omas und Opas. Und es hat sich um dieses Natsukashi, heißt das auf Japanisch, das ist ein Gefühl, ein Adjektiv, das eine Nostalgie ausdrückt. Das ist ein Wort, das sehr oft fällt und um diese Natsukashi Befindlichkeit hat sich natürlich auch eine Industrie entwickelt. Also du hast in Japan Monatsmagazine, wo irgendwie nur dieser Produktfetischismus der Showa-Zeit gefrönt wird. Ja, du hast hast Fernsehsendungen, die ständig alte Fernsehshows wiederholen, also Ausschnitte zeigen und so weiter. Du hast in den Läden Süßigkeiten, ja, die noch immer exakt genauso verpackt sind, ja, mit diesem Retro-Look. Ja. Das Milchmädchen. Das Milchmädchen, genau, das ist vom Marketing her jetzt nicht nur auf diese Nostalgiewelle fokussiert, aber klar, das sind ikonenhafte Produkte aus dieser Zeit. Und ja, du hast einfach eine riesige Industrie darum, und das wirkt sich natürlich auch auf den Film aus. Ja. Und ich meine, es ist nicht unbedingt nur ein japanisches Phänomen, wir leben ja auch in einer enormen Retrowelle, ja, seit Jahren. Wollte ich gerade einsteigen, weil ich merke das ja auch, also ich weiß nicht, du bist ja ein bisschen jünger als ich, aber in meiner Generation gibt es eine unglaubliche Zuneigung zu vergangenen Zeiten zurzeit, die sich hauptsächlich über Popkultur erzählt. Also ja. eine sehr viele Gespräche, die sich um alte Zeichentrickserien drehen, die uns damals auf Tele5 irgendwie den Alltag vertrieben haben. Um Eiscreme, um Süßigkeiten, um, ja, wie war das damals bei euch am Schulkiosk? Und es scheint so eine unglaubliche Sehnsucht zu geben nach so einer, ja, nach so einer Heimlichkeit der Bundesrepublik Deutschland. Weißt du, wo die Welt noch in Ordnung war? Es gab irgendwie das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit seinen großen Shows und dem Lagerfeuer drumherum. Und darum geht das ganz viel. Was ich gerade in Deutschland ja ungewöhnlich finde, weil das Land noch recht stabil ist. Ja, ich glaube ja immer, das tritt hauptsächlich in Gesellschaften auf, die gerade in Not sind oder die so ein bisschen wackelig sind. Aber Deutschland ist eigentlich davon befreit. Aber ich glaube trotzdem, dass so ein ganz feiner Seismograph in den Menschen Vermessungen vornimmt und das Gefühl zumindest kriegt, all das, was wir jetzt haben, ja, ist eigentlich nicht das, was unsere Eltern uns versprochen hatten. Ja, nämlich Sicherheit, feste Jobs, mit 30 ein Eigenheim. Das hat sich alles nicht eingelöst. Wir leben über irgendwelche Zeitarbeitsverträge, über befristete Stellen, und die einzige Konstante, die du hast, in der du wirklich sorglos leben konntest, ja, und in der dir irgendwie die ganze Welt zu Füßen lag, war halt diese damals, ja, diese Kindheit. Und ich kann das schon nachvollziehen. Aber zum Glück zeigt der Film ja auch, wohin das führen kann, wenn man Angst hat, sein Leben in die Hände zu nehmen und rauszugehen in die Welt und eben seinen Weg zu gehen. Das löst der Film ja auch sehr geschickt. Und Satoru, das kann man ja auch sagen, wird am Ende des Films auch diesen Komplex verlassen. Das hat vielerlei Gründe, über die müssen wir jetzt nicht sprechen. Der Hauptgrund ist der, der mir zumindest die Tränen in die Augen getrieben hat. Du konntest sie ja zurückhalten. Aber abschließend... Jetzt bist du aber auch ein bisschen zurückgerudert mit deiner Beschreibung. Ja, die Tränen in die Augen getrieben. Ja, ich habe... Wir lassen es dabei. Es ist sehr billig. Guck mal, ich hab dreimal den Film gesehen und ich habe jedes Mal geweint am Ende. Every time. Siehst du? Das 3 von 5 Tränen, würde ich sagen. 3 von 5 Tränen. Es wurde weniger. Aber da, das hat auch sehr persönliche, familiäre Gründe, weil ich was sehr Ähnliches erlebt habe. Also es liegt nicht am Film allein. Ich glaube, der Film alleine schafft das nicht ganz so. Aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, und das sollten wir auf jeden Fall noch kurz tun, ist... die Rolle des Regisseurs Yoshihiro Nakamura. Ich habe nämlich einen seiner anderen Filme auch mal im Top 10 des Celluloid-Podcasts gehabt, nämlich Golden Slumber. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist er gerade eines der großen Talente des japanischen Kinos. Ich würde dich hier nochmal bitten, Max, etwas auszuführen, weil ich da nicht ganz so bewandert bin und auch nicht alle seine Filme gesehen habe. Ja, also Nakamura ist sicherlich einer der Regisseure, die in dem Mainstream-Kino ziemlich rausgestochen sind. Also vor allem dieser Golden Slumber, den du da gerade genannt hast, der ist wirklich eines der seltenen, sehenswerten Lebenszeichen des japanischen Mainstream-Kinos, weil er es geschafft hat, irgendwie einen sehr verschachtelten, ellipsenhaft erzählten Verschwörungsthriller zu inszenieren, und das ist nicht gerade das Forte Japans, das ist eher etwas, was man aus Korea oder Hongkong erwarten würde, und das funktioniert in dem Film gut, auch wenn er ein bisschen an Stellen über das Ziel hinausschießt. Und das ist diese verschachtelte Erzählform, das ist auf jeden Fall etwas, was Nakamura sehr gut drauf hat, und ich finde fast sein ja, von vielen Leuten zumindest sein Meisterwerk betrachteter Film ist namens Fish Story, der das wirklich ganz toll macht. Ich kann es kurz anschneiden, in dem Film geht es um eine erfolglose 70er-Jahre-Rockgruppe, deren schon vergessen geglaubte Hitsingle irgendwann in der Zukunft die ganze Welt retten wird. Und diese Erzählform, ellipsenhafte Erzählform, die kommt zwar jetzt bei See You Tomorrow, Everyone nicht so zum Tragen, aber ich fand auf jeden Fall, es gab Spuren davon zu erkennen, eben in diesem langsamen Heranführen an Satorus psychische Störung. ja, auf jeden Fall ein Regisseur, den man sich ein bisschen im Auge behalten kann. Leider gibt es im Westen nach wie vor bis auf 2 Releases keine anderen Filme von ihm. Hm. Vielleicht ändert sich's mal, ja. Dann würde ich sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende und ich habe ein paar Aufgaben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Seht Fish Story, wenn ihr ihn kriegen könnt. Seht Golden Slumber. Seht unbedingt See You Tomorrow, Everyone. Macht bei unserem Gewinnspiel mit und geht raus in die Welt. Erinnert euch manchmal an eure Kindheit, aber seid nicht besessen davon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. I'm not afraid to die.